I want to start talking about ministry. Ich möchte auch beginnen, über Dienst zu sprechen. We've done the first three of five purposes that God has for us. Wir haben die ersten drei von fünf Absichten, die Gott für uns hat, over durchgenommen. Over the last nine months now. Die letzten 8-9 Monate. We've done worship. Anbetung. And fellowship. Gemeinschaft. And discipleship. Jüngerschaft. And now we're moving into ministry. Jetzt gehen wir hinein in den Dienst. And God has a ministry for each of us. Gott hat einen Dienst für jeden von uns. Something that will give us joy. Etwas, was uns Freude bereitet. Not necessarily something easy. Nicht unbedingt, dass es leicht ist. I mean, why do we want to do something that's not challenging, right? Warum möchtest du etwas machen, was keine Herausforderung ist? I want to do something. God wants us to do something that we need Him. Gott möchte, dass wir etwas tun, wobei wir ihn brauchen. It might take blood, sweat and tears. Vielleicht Blut, Schweiß und Tränen. But God's joy will be there. Aber Gottes Freude wird dann auch because da sein. This is what He wants me to do. Das ist das, was er für mich and hat. It starts with small things. Es beginnt mit kleinen Dingen. Just wanting to be available. Einfach, dass wir so ein bisschen bereit sein wollen. So I want to repeat some stuff from last week. Ich möchte etwas wiederholen von letzter Woche. We talked about the difference between spiritual and moral light. Wir haben über den Unterschied gesprochen zwischen dem geistlichen und dem moralischen Leben. Let's go to the first, Licht. The first picture. This is a picture of some Jesus march somewhere in the United States. Das ist ein Bild von einem Jesusmarsch irgendwo in den Vereinigten Staaten. Now, if I was unsaved, which I was 37 years ago. Stell dir mal vor, ich wäre ungerettet, und das war ich für etwa 35 Jahren. If I was watching this march as a 17-year-old, hätte ich mir das angeschaut, so als 17-Jähriger, it wouldn't tell me anything. Da hätte mir das eigentlich gar nichts bedeutet. Just go to church. Geh in die Kirche. Pray daily. Bete jeden Tag. Tells me things I should do. Das sagt mir Dinge, die ich da tun soll. But it doesn't tell me how it works. Aber es sagt mir nicht, wie es funktioniert. And this is how easily we can move into moral light. Und da zeigt sich, wie leicht wir praktisch in das moralische Licht da hineinfallen können. You have behind you, trust Jesus, that's good. Da hinten kann man sehen, vertrau auf Jesus, das ist gut. But I mean, what would it mean to an unsaved person go to church? Und was würde es für eine ungerettete Person bedeuten, wenn ich ja sage, geh in die Gemeinde? There's no spiritual message there, it's just a moral message. Da ist keine geistliche Botschaft dahinter, sondern eher nur eine moralische. A lot of what we do is just moral. Vieles von dem, was wir tun, ist nur so aus der Moral heraus. And our spiritual battle is to discern what is just moral and what is spiritual. Unser geistlicher Kampf besteht auch darin, dass wir einfach unterscheiden, was ist einfach nur moralisch und was ist wirklich geistlich. Because there's no life in morality. Denn in der Moralität für sich genommen ist kein Leben. Morality will protect your life. Moral kann dein Leben bewahren. But it cannot give you life. Es kann dir aber nicht aus sich heraus Leben geben. Thou shalt not commit adultery. Du sollst nicht Ehebruch betreiben. Will protect your life. Das bewahrt dein Leben. From someone who wants to commit adultery with your wife or your husband. Von jemand, der vielleicht Ehebruch betreiben möchte, mit deiner Frau oder mit deinem Mann. Can protect your heart from doing it. Es kann auch dein Herz beschützen, dass du es vielleicht tust. But it cannot energize you. Als Warnung, aber es kann dich nicht dazu befähigen oder die Kraft dazu geben, das Leben, was dazu notwendig ist, um es nicht zu tun. And oftentimes it's very difficult to discern that we're just living in moral light. Oftmals ist es einfach sehr, sehr schwierig zu unterscheiden, dass wir eigentlich nur in einem moralischen Licht da gerade leben. And that there's nothing supernatural about my life. Dann ist da nichts Übernatürliches an meinem Leben. I'm just a good person. Ich bin einfach nur eine gute Person. But the life of Jesus is not flowing through. Aber das Leben Jesu fließt da nicht durch mich. Let's go to the next slide. This is the black and white slide. Und da ist dieses Tier, schwarz und weiß. And this is what our life is like. So ist unser Leben. That's wrong, that's right. Das ist verkehrt, that's das ist falsch, good, das ist richtig. That's bad. Das ist schlecht, das ist gut. Johnny, that's Jesus in the middle. Da ist Jesus. Hanging on the cross. Er hängt am Kreuz. And on the left side, und auf der linken Seite, is a bad thief. Da ist der schlimme Dieb. And on the right side is the good thief. Und auf der rechten Seite ist der gute Dieb. What is that all about? Was ist das denn? Franzi, on the left side is the bad thief. Franzi, auf der linken Seite ist der schlimme Dieb. On the right side is the good thief. Auf der rechten Seite ist der gute Dieb. The good thief on the cross, he went to heaven. Der gute Dieb am Kreuz, der ging in den Himmel. But the bad thief on the cross, he went to hell. Der schlechte Dieb, der ging in die Hölle. Oh, Pastor Rob, someone stole my wallet. Pastor Rob, jemand hat mein Portemonnaie gestohlen. How much money? I had all my money in there. Ganzes Geld war drin. I mean, I had like 2,000 euros in there. What am I going to do? Was werde ich jetzt machen? Wait. Warte. Was he a good thief or a bad thief? War ein guter oder ein schlechter Dieb? I don't know. Ich weiß Does es nicht. It matter? Spielt das eine Rolle? It does. If Denn he was a good thief, wenn es ein guter Dieb war, then God bless him. Dann Gottes Segen für ihn. He's a good thief. Warst du der gute Dieb? And so we bring confusion into our children's minds. So kommt Verwirrung hinein in die Gedanken unserer Kinder. And we educate them in moral light. Und dann bilden wir sie aus im moralischen Licht. But it's not spiritual. Aber es ist nicht geistlich. And we say black and white. Nur sagen wir ihnen da schwarz und da weiß. And we say Johnny, what do you see there? Johnny, was siehst du dort? Black and white. Naja, Papa, schwarz und weiß. Bad and good. Schlecht und gut. But actually, is this black and white? Aber ist das wirklich schwarz und weiß? Yes, of course. Ja, natürlich. Would you bet money on it? Würdest du darauf wetten? Of course. Ja, natürlich. Would you bet your car on that? Dein Auto vielleicht drauf wetten? Absolutely. Na klar doch. It's not yellow, it's not green, it's black and white. Es ist nicht gelb, es ist nicht grün, es ist schwarz und weiß. Next slide. Well, actually, now that we put another color in there, nun, nachdem wir jetzt eine weitere Farbe da hinzugefügt haben, we realize that what we thought was white is actually gray. Erkennen wir, dass das, was eigentlich weiß erschien, tatsächlich grau ist. And moral light next to spiritual light becomes very gray. Und moralisches Licht im Vergleich zu geistlichem Licht erscheint dann sehr grau. And you can't discern that you have moral light unless spiritual light is present. Du kannst es nicht unterscheiden, dass du nur moralisches Licht hast, es sei denn, dass geistliches Licht da gegenwärtig ist. And that's the challenge of our life. Und das ist die Herausforderung für unser Leben. Moral light is always indifferent to God. Moralisches Licht ist immer so gleichgültig gegenüber Gott. Moral light and spiritual light are two different things. Moralisches Licht und geistliches Licht, das sind zwei verschiedene Dinge. The good thing about moral light, it will protect me. Das Gute am moralischen Licht ist, dass es mich doch bewahrt. At best. Bestenfalls. But it will also kill me. Aber es kann mich auch umbringen. Because it cannot give me life. Denn es kann mir kein Leben geben. Next slide. Next slide. Matthew 6:23. Matthäus 6, Vers 23. If the light that is in you is darkness. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist. How great is your darkness? Wie groß die Finsternis. New Living Translation. And if the light that you think you have is actually darkness, wenn schon das, was du für das Licht hältst, in dir Dunkelheit ist, how deep is that darkness? Wie dunkel wird dann erst die Dunkelheit sein? The leaders of Israel in the days of Jesus. Die Leiter, die Führer Israels zu der Zeit Jesu. They were sure they were walking in the light. Sie waren sich sicher, dass sie da im Licht wandelten. Well, after all, we have Abraham as our father. Na bitte, wir haben doch sogar Abraham als unseren Stammvater. And this is what they were saying to Jesus. Und das ist das, was dem, was Jesus da sagten. Who do you think? Who are you talking to? Abraham is our father. Was denkst du, zu wem du da redest? Abraham ist unser Vater. In John chapter 8. Johannes Kapitel 8. And Jesus said, if Abraham is your father, Jesus sagt, wenn Abraham euer Vater wäre, then you would love me. Dann würdet ihr mich doch lieben. But your father is the devil. Euer Vater ist der Teufel. And you are a liar just like he is. Und ihr seid Lügner, so wie er das ist. Moral light always, if we live by moral light, we're forcing ourselves to live in hypocrisy. Wenn wir nach moralischem Leben nur leben, Licht leben, dann zwingen wir uns selbst in eine Heuchelei hinein. Because moral light is always looking for the mistake. Moralisches Licht schaut immer nach dem Fehler. Always wants to protect itself. Möchte immer sich selbst da bewahren. Are there any thieves here? I don't want to lose my wallet tonight. Gibt's hier Diebe? Ich möchte nicht, dass schon wieder mein Portemonnaie verliere. Look at that guy's face. Doesn't he look like a thief? Wie schaut er aus? Ich weiß nicht. Vielleicht ist er ein Dieb. Whoa, some strange looking people here tonight. Das seltsam schauen Leute heute Abend hier aus. And we begin to judge each other. Look for, und so fangen wir an, einander zu richten. Get very suspicious of each other. Und wir fangen an, einander zu verdächtigen. And when there's people in the midst who are suspicious. Und wenn Leute in unserer Mitte sind, die so irgendwie da Verdächtigungen hegen. And playing the police officer. Und dann anfangen, so Polizei zu spielen. Everybody gets a mask. Und dann zieht jeder seine Maske an. To protect themselves. Um sich da zu bewahren, natürlich. Like there was a cartoon, you know, a pastor and his wife are going home from church. Es gibt einen Cartoon, ein Pastor und seine Frau, sie fahren nach Hause von der Gemeinde. And the pastor's smiling, driving home. Ah, der Pastor lächelt, er fährt nach Hause. And the wife says, Frau sagt, George, you can stop smiling, we're not at church anymore. Sagt er, George, du kannst aufhören zu lächeln, wir sind nicht mehr in der Gemeinde. We begin to put the mask up to protect ourselves. Wir legen da die Maske an, um uns selbst zu beschützen. From the police officers. Vor den Polizeibeamten. Oh, you look so unhappy. Und du schaust dann ein bisschen unglücklich aus. I'm not unhappy. No, you are. Na, doch. Is something wrong? Ist etwas verkehrt? Your marriage is not good? Deine Ehe ist nicht so gut. Are your children smoking dope? Deine Kinder rauchen. My children are fine. I am happy. My marriage is good. Meine Ehe, die ist doch gut. We're going to pray for you. Wir werden für dich beten. We got to pray for Franzi here. Mit Franzi werden wir beten. He's not happy. Ist nicht it so could glücklich. Be his marriage. Das könnte seine Ehe maybe sein. His children smoking die dope. Die könnten sogar let's dope pray. Father, we pray for Franzi. We don't know what could be in his life. Wir wissen gar nicht, was überhaupt sein kann in seinem and Leben. Suddenly, aber this is the culture. Das ist plötzlich Kultur. It's just moral light. Nur moralisches Licht. And it kills. Und es bringt um. Watch the next verse. 2 Corinthians, is it 2 Corinthians 3? 2. Korinther, Kapitel verse 3, 6. Vers 6. God also who made us adequate as servants of a new covenant. Gott, der uns auch tüchtig, das heißt geeignet gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes. But we as Christians can be actually servants of an old covenant. Aber wir als Christen können auch Diener eines alten Bundes sein. Without knowing it. Ohne dass wir es selbst erkennen. Not of the letter. Nicht des Buchstabens. Do you know what the word letter means? Wisst ihr, was das Wort Buchstaben bedeutet? It means God's written requirements for mankind. Der Buchstabe, das sind Gottes niedergeschriebenen Forderungen gegenüber der Menschheit. God's written requirements for mankind. Gottes niedergeschriebene Forderung über der Menschheit, we'll kill you. Die bringen dich um. Well, then why did he give them? Warum hat er sie dann gegeben, bitte? To point to Jesus. Um auf Jesus hinzuweisen. He brought the law in. Er hat das Gesetz hineingebracht. It says in Romans, im Römerbrief, that every mouth would be shut. Auf dass jeder Mund gestopft wird. Every self-righteous mouth would be shut. Dass jeder selbstgerechte Mund einfach gestopft wird. Do you guys think you're good? Denkt ihr, dass ihr gut seid? You think you're holy? Ihr seid heilig? We'll take a look at this. Na, dann schau mal hier. I'm going to give you 10 commandments. Gebe euch jetzt die 10 Gebote. And then God gave Moses hundreds of commandments for Israel, 712 or something. Und er gab nicht 10 Gebote, sondern hunderte von Geboten an Israel. I can't remember how many. Anybody know how many? 712, 600 something. 600 something, right? And he gave them to Israel to show Israel that they needed a savior. Und er gab es Israel, damit Israel erkennen würde, dass sie einen Retter brauchen. But what did they do? Was haben sie gemacht? We've kept them. Wir haben sie gehalten. Which ones? Welche? All of them. Oh, alle. We've done it. Wir haben es geschafft. You can't do it. Du kannst es gar nicht. That's not the purpose of the law. Das ist gar nicht der Zweck des Gesetzes. The purpose of the law was to show you you can't do it. Der Zweck des Gesetzes ist doch, dass du erkennst, dass du es nicht kannst. So when the Lord came, he was confronting the religious leaders. Als der Herr kam, hat er die religiösen Leiter konfrontiert. You've heard it said we don't commit adultery. Du hast gehört, not to commit adultery. Kein Ehebruch betreiben. Yeah, we don't. Machen wir doch nicht. Well, I'll tell you this. Ich sag dir Folgendes. If you've even looked at a woman with lust in your heart, you've done it. Wenn du nur mit Lust in deinem Herzen eine Frau angeschaut hast, dann hast du es bereits begangen. Could you imagine him like and furthermore, und noch was. You've heard it said, you shall not murder. Ihr habt gehört, ihr sollt nicht töten. We've never murdered anybody. Wir haben noch nie jemanden umgebracht. Well, if you've even called them a fool, wenn ihr sie nur einen Narren geschimpft habt, then you've killed somebody. Dann hat die Person damit umgebracht. I just called you a fool 2 minutes ago. Vor 2 Minuten habe ich gerade dich. And he, what was he doing? Was hat er gemacht? In Matthew 5, 6 and 7. Matthäus 5, 6 und 7. He was raising the law to where it should be. Er hat das Gesetz einfach erhoben zu dem Maßstab, denn das sein sollte. Unreachable. Unerreichbar. So Christians say, Christen I don't sagen, commit adultery. Ich begehe keinen Ehebruch. And I don't even commit mental adultery, ever. Nicht einmal so im Gedanken. And so Christians will say, I've succeeded. Ich hab's doch geschafft. Instead of being honest. Anstatt aber ehrlich zu sein. They misunderstand what the Lord was doing. Haben sie missverstanden, was der Herr gedacht, he wasn't setting the standard high enough so we could attain to it. Er hat es nicht da so in der Höhe da festgesetzt, damit wir es vielleicht doch erreichen können. And be acceptable. Und damit dann vor ihm annehmbar wären. He was raising the standard to show it was impossible. Er hat den Maßstab einfach erhöht oder festgesetzt, um zu zeigen, dass es unmöglich ist. Every mouth would be shut before God as guilty. Auf dass jeder Mund verstopft wird und einfach zeigt, dass wir schuldig sind. Romans 8:3. Römer 8. For what the law could not do, God did. Denn das Gesetz Unmögliche tat Gott. The law could not give life. Das Gesetz konnte kein Leben geben. Sending his own son so that the requirements of the law might be fulfilled in us who walk according to the Spirit. Indem er seinen eigenen Sohn sandte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nach dem Geist wandeln. Go to church. Geh in die Gemeinde. Why? Warum? I don't know why. Go to church. Weiß ich nicht, aber geh mal. I go to church. Go to church. Ich gehe. Geh du auch. Why? Warum? It's right. Es ist richtig. It's good. Es ist gut. But we go to church. Ja, aber wir gehen in die Kirche. And nobody tells us to go to church. Und niemand sagt uns das. Why are we here? Warum sind wir hier? Because the Holy Spirit has brought us here. Weil der Heilige Geist uns hierher gebracht hat. We come here because we want to come here. Wir kommen her, weil wir herkommen wollen. We don't come here because something's going to happen to us if we don't. Wir kommen nicht her, weil etwas passieren könnte, wenn wir nicht kommen. I was explaining this to my father one day before he died. Ich habe das meinem Vater versucht zu erklären, bevor er starb. Because we used to play tennis every Sunday morning. Wir haben jeden Sonntag in der Früh haben wir Tennis gespielt. And he said to me, Robert, we got to hurry so I can get to Mass. Ich sagte, Robert, ich muss uns beeilen, praktisch, wir wollen doch noch in die Messe. And as we were driving to the court, I said, Dad, what would happen if you missed Mass? Zu einem Tennisplatz habe ich ihn gefragt, du Papa, was würde passieren, wow, wenn wir da den Gottesdienst verpassen? That's a great sin. Das ist eine große Sünde. I said, do you go because you have to go or you want to go? Gehst du, weil du da hingehen musst oder weil du gehen möchtest? Well, I have to. Ja, ich muss. I said, Dad, I go because I want to. Du Papa, ich gehe, wenn ich möchte. He says, how does that work? Wie funktioniert das? He had no idea. No idea how to achieve wanting to go to church. Wie man das erreicht, dass man in die Kirche und in die Gemeinde gehen möchte. Next verse. Paul said, by the grace of God I am what I am. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. God was making him into something. Gott hat ihm zu etwas gemacht. Every single person here tonight, God is working in your life today, tomorrow and all week. In jeder einzelnen Person, die hier heute Abend hier ist, Gott arbeitet in euch, aber heute Abend, jeden Tag und die ganze Woche. He has a task for us. Er hat eine Aufgabe für uns. Something that maybe we would never imagine doing. Vielleicht eine Sache, die wir uns nie selbst vorstellen können. It might not be easy. Es wird vielleicht nicht einfach sein. It'll be challenging. Eine Herausforderung. But you'll find life there, life. Aber du wirst Leben darin finden. I know a guy in Liberia. Ich kenne einen Mann in Liberia. He's from the States. Er ist in den Vereinigten Staaten. Three or four times a year he goes to Liberia. Drei bis viermal im Jahr fährt er nach Liberia. And he drills well after well after well for villages all over Liberia. Und er bohrt nach Wasser, ein Dorf nach dem anderen. He absolutely loves it. Er liebt das absolut. He says, Jesus, thank you for calling me to this. Er sagt, Jesus, danke, schön, dass du mich dazu berufen hast. It's hot. Es ist heiß. It costs money and time. Es kostet ihm Geld, es kostet ihm Zeit. And this is what he does on his vacation. Und das ist das, was er macht im Urlaub. But when that water springs out of the ground. Aber wenn dann das Wasser dann hervorspringt. And all those villagers around gather around and are just screaming. Und all die Leute aus dem Dorf kommen und sie versammeln sich und sie schreien und freuen sich. And he tells them about Jesus. Und er erzählt ihnen über Jesus. It is the joy of his life. Es ist die Freude seines Lebens. He's sweating, he's hot, he's tired, he's hungry. Er schwitzt, er ist müde, er ist hungrig. It's tough work. Es ist harte Arbeit. But his heart is bursting with joy. Aber sein Herz ist brennt vor Freude. God has something he wants each of us to do. Und Gott hat auch etwas für uns, was wir tun sollen. But our testimony will be this. Aber unser Zeugnis wird folgendes sein. I am what I am by the grace of God. Ich bin, was ich bin durch die Gnade Gottes. I don't even know why I like doing this. Ich weiß noch nicht mehr, warum ich das tue. But his grace toward me did not prove vain. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen. I labored even more than all of them, yet not I. Sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich. But the grace of God that was with me. Sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Can I say that about something in my life? Kann ich das sagen über etwas in meinem Leben? I'm involved with something. Dass der irgendwo in etwas eingebunden Maybe bin. Maybe the kids upstairs or the tech team or Vielleicht something. Der Kinderdienst oder bei der Technik. And I'm so surprised that I'm actually doing this. Und ich bin so überrascht, dass ich das eigentlich mache. And I could say, you know what? It's actually not me. Und ich kann eigentlich sagen, ja, das eigentlich bin ich das gar nicht. Because naturally speaking, I would never do this. Denn natürlich gesehen würde ich das gar nicht machen. Never. Nie. But somehow it's just God. Irgendwie ist es einfach Gott. I know it's a strange thing I'm involved with. Ich weiß, es ist irgendwie seltsam, was ich da mache. And you know what? When God moves like that, wenn Gott sich dann so in Bewegung setzt in mir, people in this room are doing the strangest things. Unter uns, dann tun Leute hier in diesem Raum die seltsamsten Dinge. Do you know there's a group of people here who go to nursing home and spend their like, what is it, Friday night or Saturday? Friday afternoon with old people in wheelchairs. Wie es das hier ein paar Leute gibt, die am Freitagabend an den Abend mit Leuten verbringen im Rollstuhl im Altersheim. Do you want to join them this month? Möchtest du diesen Monat mitkommen? No, no. Nein. Oh, why not? Warum nicht? It's a lot of fun. Macht viel Spaß. No, thank you. No, thank you. No, thank you. Nein. You could never imagine yourself doing that. Du kannst dir nie vorstellen, dass du das machst. And this is what the grace of God is all about. Aber das ist das, was die Gnade einfach tut. This is what spiritual light is all about. Das ist das, was geistliches Licht tut. Could you ever imagine yourself getting involved with Bible distribution? Kannst du dir vorstellen, dass du Bibeln austeilst? No, it sounds like so. Das klingt so. Not something I would want to do. Nicht so wirklich wie das, was du normalerweise tun würdest. Are you sure? Bist du sicher? There are 300,000 people who find incredible joy in this. 300,000 Leute finden so eine Freude darin. And see, God is working in each one of us. Und Gott wirkt in jedem einzelnen von uns. But here's the mistake. Aber hier kommt der Fehler. When God works in me, wenn Gott in mir wirkt, I don't recognize it as God. Dann erkenne ich das nicht als Gott an. And I think this is me. Denke ich, das bin ich. Because I'm good. Weil ich ja gut bin. And when we think like that, we begin to look at other people as bad. Und wenn dann so denke, dann schaue ich andere Leute an, dann die sind aber schlecht. And when we think good and bad, we are now operating in moral light. Und wenn ich dann so gut und schlecht denken habe, dann bin ich schon direkt praktisch im moralischen Licht. What are you doing this Friday? Was machst du diesen Freitag? Nothing? Nichts. I'm going to the nursing home. Ich gehe ins Altersheim. To spend time with people in wheelchairs. Zeit verbringen mit Leuten im Rollstuhl. How would you like to come? Wie wär's, wenn du da kommst? Actually, I have something to do. Ich habe da schon was. Really? Wirklich. Sounds like a pretty poor excuse to me. Das klingt ein bisschen so wie so eine armselige Entschuldigung. Do you see what just happened? Wisst ihr, was da gerade passiert ist? You just dropped from spiritual light into moral light. Bist da hinabgefallen aus dem geistigen Licht in das moralische Licht. Because the message you're sending to this person. Denn die Botschaft, die du diese Person da sendest, is not God has given me the grace to do this. Ist nicht Gott hat mir die Gnade gegeben, das zu machen. You're sending the message, I am good, this is why I do this. Die Botschaft ist vielmehr, ich bin gut, deshalb sollst du das auch machen. And you ja. are bad. Und du bist. That's why you don't do this. Du bist schlecht, deshalb sollst du das nicht tun. Do you know how much of that goes on? Wisst ihr, wie das da so passiert? People find joy in something that other people can't imagine why. Wie oft das geschieht, dass Leute einfach Freude finden an Dingen, wo andere sich das gar nicht vorstellen können. I would never want to work on the tech team. Im Tech Team. Oh, das wird mir nie einfallen. The Connect Point people? Connect Point. Oh man. Those are disciples. Boah, das How about the people waiting at the door? An der Tür stehen und warten. And the dort. People who put the chairs away? Und dann die Stühle wegtun, da oh my auch gosh! Mann. I don't even know what I could. There's nothing here that would give me joy. Eigentlich gibt's hier gar nicht, was mir Freude machen könnte. Why? Because you look to your own strength. Warum? Weil du auf dich schaust, auf deine eigene Kraft. When we look to God, wenn wir auf Gott schauen, someday we'll have the testimony. Wenn wir eines Tages das Zeugnis haben. Do you know what I do in the church? Wisst ihr, was ich in der Gemeinde you mache? You can't imagine. Kannst du gar nicht vorstellen. I clean all the toilets at night. Ich reinige all die Toiletten am And Abend. I can't wait to get here. Und ich kann gar nicht drauf warten. I just love a clean chapel. Ich liebe das, wenn einfach, I don't even know die Gemeinde ganz sauber ist. I was never a clean person when I was growing up. Eine reinliche Person. Ask my mom. Frag meine Mutter. I don't even know how it started. Ich weiß gar nicht, wie es angefangen hat. I just saw an empty Coke can on the window. Ich sah das in der leeren Coca-Cola-Dose. And I threw it in the garbage. Hab das in den Mistkübel geworfen. And suddenly I began to see all different kind of things on the ground. Und ich sah all diese Dinge da auf dem Boden. Picking everything up. Hab and then I aufgehoben. Started cleaning windows. And ich dachte, ja, die Fenster könnten I was auch ein so bisschen happy. Rauchen. Und ich war so glücklich. I don't know what happened. Ich weiß gar nicht, was mit mir it's passiert not ist. Me. Das bin ich eigentlich But gar it's, nicht. It's gotta be God. Es muss Gott sein. And that's being servants of a new covenant. Das ist es, ein Diener des neuen Bundes zu sein. And what we project to people is not us. Andere projizieren, das sind nicht wir. In 1 Corinthians 4, 2 Corinthians 4. 2. Korinther Kapitel 4. Paul said, we don't preach ourselves. Paulus sagt, wir predigen nicht uns selbst. We don't preach how good we are. Wir predigen nicht, wie gut wir sind. We preach how good God is. Wir predigen, wie gut Gott ist. And Paul said in 1 Corinthians 15, 9. Im 1. Korinther Kapitel 15, Vers 9 sagt Paulus, I am as I speak. Ich bin, während ich jetzt hier spreche, the least of all the apostles. Der geringste, der letzte aller Apostel. In the Greek says, as I'm speaking. Während ich hier rede. I'm the least of all the apostles. Bin ich der geringste, der letzte aller Apostel. Do you know why? Wisst ihr warum? Do you want to know why? Wollt ihr wissen warum? You really want to know why? Wollt ihr es wirklich Because wissen? I persecuted the church. Weil ich die Gemeinde verfolgt habe. I put people in prison. Ich habe Menschen ins Gefängnis geworfen. And I killed certain people. Und ich habe sogar bestimmte Personen umbringen lassen. I'm the least. Ich bin der Letzte. And then he says, dann sagt er, but I am what I am by his grace. Aber ich bin, was ich bin, durch die Gnade Gottes. And his grace was not in vain. Und seine Gnade war nicht umsonst. Actually, eigentlich, if I'm gonna be honest about this, wenn ich sogar wirklich ehrlich sein soll, I don't like to compare myself, und ich möchte mich gar nicht vergleichen, but I'm going to, aber ich werde jetzt, I worked harder than all the apostles put together. Ich habe härter gearbeitet als alle Apostel zusammen. I went all over the Roman Empire. Ich war im ganzen Römischen Reich. I was beaten. I was shipwrecked. I was tortured. Geschlagen, habe Schiffbruch erlitten. Ich wurde gefoltert. I was naked. I was hungry. Nackt, bloß. Ich war hungrig. The Jews beat me. The Gentiles beat me. Die Juden haben mich geschlagen. Everybody, everywhere. They stoned me. Everywhere I went. Alle wollten mich steinigen, wo auch immer ich hinkam. But you know what? Aber wisst ihr was? It was not I. Das war nicht ich. But it was Christ. Vielmehr war es Christus. That's why it says in Galatians, here it is, Galatians 2:20. Deshalb heißt es in Galater Kapitel 2, I'm crucified with Christ. Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt. It is no longer I who live. Nicht mehr länger bin ich es, der lebt. But Christ lives in me. Vielmehr ist es Christus, der in mir lebt. And the life that I live now, und das Leben, was ich jetzt lebe, in the flesh, im Fleisch, I live by the faith of the Son of God. Lebe ich durch den Glauben des Sohnes Gottes. Who loved me and gave himself for me. Der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. That's New Testament ministry. Und das ist der Dienst des Neuen Testaments. Des Neuen and Bundes. Just to close, sometimes it's so difficult to maintain spirit, to stay in spiritual light. Und abzuschließen, manchmal ist es so schwierig, in dem geistlichen Leben da zu bleiben. We have to be discerning. Wir müssen da einen klaren Unterscheidungsvermögen haben. Und ehrlich mit uns sein, wenn wir da anfangen zu richten. As soon as we begin to look down at people, sobald wir anfangen, auf andere Leute da herabzuschauen, it means, bedeutet das, that I recognize that what's happening in my life, dass ich für mich da das, was in meinem Leben passiert, is actually solches erkenne. Not God, it's me. Als wäre es nicht von Gott, sondern es wäre meins. Because I'm good. Weil ich ja so gut bin. I'm so good. So gut bin. And moral light is so deceptive. Und das moralische Licht ist so trügerisch. That we would even crucify Jesus. Dass wir selbst Jesus kreuzigen würden. If Jesus walked the face of the earth again. Wenn Jesus noch einmal auf der Erde hier wandeln würde. We would crucify him again. Wir würden ihn wieder kreuzigen. We'd be surprised how quick we would do it. Wir werden überrascht, wie schnell das geht. Because we do it to the body of Christ. Denn wir machen das ja, das Gleiche mit seinem Leib, dem Leib Christi. And when we judge one another, und wenn wir einander richten, we are immediately in moral light. Dann sind wir sofort im moralischen Licht. And we have to repent. Und wir müssen Buße tun. Say, God, forgive me. Und sagen, Gott, bitte vergib mir. I'm living in something gray. Ich lebe in etwas Grauem. I am what I am by your forgiveness and grace, Lord. Ich bin, was ich bin, durch deine Vergebung und Gnade. And so are all of they. Und das Amen. Gleiche gilt für sie alle. So let's pray and thank the Lord for his goodness. Dank Gott für seine Güte. And maybe God is speaking to you tonight. Und vielleicht spricht Gott einfach zu dir, zu mir. To listen to the voice inside. Hören wir auf diese Stimme, die da in uns ist. This morning we prayed for Michelle, what's her last name? Heute früh haben wir für die Michelle Kluet gesprochen. Kluet, right. Gebetet. Where did she go? She went to Uganda for the summer. Sie wird jetzt für den Sommer nach Uganda gehen. To work in Uganda as a missionary all summer. Um den ganzen Sommer nach Uganda zu gehen und dort als Missionarin zu arbeiten. That's because we had that big sign 2 weeks ago that said, go to Uganda. Na klar, weil wir da das groß aufgeschrieben hatten, geh nach Uganda. Somebody go to Uganda. Nun geht auch endlich jemand nach Uganda. And she felt so bad, she says, I'll go. Und sie hat dabei dann so schlecht gefühlt und gesagt, wenn niemand gehen will, dann gehe ich halt. Uganda, who was thinking about Uganda? Uganda, wer denkt an Uganda? God was. Gott hat an Uganda gedacht. And God said, go to Uganda, and she went. Hat ihr gezeigt, geh nach Uganda. She's going to have a great time. Und wird einfach eine super Zeit haben. It's going to be hard and hot. Es wird hart sein, vielleicht auch heiß. Challenging. Vielleicht sind da Herausforderungen. Maybe some snakes, maybe some bugs. Vielleicht Schlangen spiders, oder Käfer oder Spinnen. People with malaria. Malaria. But she's going to have a great time. Sie wird eine großartige Zeit haben. You can spend the same kind of summer, maybe not in Africa. Den gleichen Sommer kannst du verbringen, vielleicht nicht für dich in Afrika. But ask God what he wants you to do. Aber frag Gott, was er von dir möchte oder mit dir möchte. Okay. Maybe someone's here tonight, you're visiting for the first time. Vielleicht ist heute Abend jemand hier und du bist zum ersten Mal da als Besucher. If you died tonight, where would you be? Wenn du heute Abend sterben würdest, wo würdest du hingehen? Where would you go? Wo würdest du hingehen? Would you go to God? Zu Gott? Are you sure? Bist du da sicher? Are you not sure? Oder vielleicht gar nicht sicher? Jesus died on a cross. Jesus starb an einem Kreuz. With nails in his hands and feet. Mit Nägeln in Händen und Füßen. To pay the price for us. Um den Preis zu bezahlen für uns. So that we could go to heaven for free. Auf dass wir einfach freien Zugang haben zum Himmel. And Jesus said, if you believe in him. Und Jesus sagte, wenn du an ihn glaubst. He will give you the gift of eternal life. Dann gibt dir das Geschenk des ewigen Lebens. Number one and number two, the gift of the Holy Spirit. Und Punkt 2, auch die Gabe des Heiligen Geistes. He will fill you with spiritual life. Das heißt, er füllt dich dann mit seinem geistlichen Leben. So, pray with me a short prayer. Betet mir ein kurzes Gebet. To receive Jesus. Um Jesus zu empfangen. Just pray this prayer. Jesus. Jesus. Thank you for dying for me. Danke, dass du für mich gestorben bist. I don't understand it all. Ich verstehe das nicht alles. Help me understand it. Bitte. Hilf mir zu verstehen. Come into my life. Komm in mein Leben. And forgive me. Bitte vergib mir. All the things I've done wrong. Alle Dinge, die ich da verkehrt gemacht habe. Can you pray that? Jesus, come into my life. Kannst du das beten? Jesus, komm in mein Leben. Jesus, forgive me. Bitte vergib mir. Open my eyes. Öffne meine Augen. Give me eternal life. Schenk mir ewiges Leben. Change my life. Bitte verwandle mein Leben. Amen. Amen. Let's continue in being before the Lord. Bleiben wir vor dem Herrn. And I would like to read a verse to you. Ich möchte einen Vers gerne lesen. And we might have it on the beamer. Vielleicht haben wir ihn auch auf dem Beamer. No, okay, it's not. Okay, Galatians 6. Galater Kapitel 6. Verses 4 and 5 in the Message Version. Verse 4 und 5 im Englischen in der Message Version. It says, make a careful exploration of who you are and the work you have been given, and then sink yourself into that. Erforsche sorgfältigst, wer du bist. And the work you've been given. Erforsche praktisch, welches Werk, welche Aufgabe dir gegeben wurde. Und dann versenke dich da hinein. Don't be impressed with yourself. Sei da nicht beeindruckt zu sehr mit dir selbst. Don't compare yourself with others. Und vergleiche dich nicht selbst mit anderen. Each of you must take responsibility for doing the creative best you can with your own life. Jeder muss die Verantwortung ergreifen, das kreative Beste zu tun mit dem eigenen Leben. So, God wants us to explore who we are. Gott möchte, dass wir einfach erforschen, uns aufmachen zu schauen, wer wir sind. And he created each one of us for a task. Und er hat jeden einzelnen von uns geschaffen zu einer bestimmten Aufgabe. A ministry. Einem Dienst. And like we heard tonight, when we're doing it, we're going to be happy. Und wie wir es heute Abend gehört haben, wenn wir dann diesen Dienst ausüben, werden wir da total voller Freude sein. We're going to love it. Es lieben. Even if at times it's challenging. Auch wenn es manchmal eine Herausforderung ist. And because it's going to be God doing it through us. Denn es wird Gott sein, der es durch uns wirkt. And so I want to pray again. Und ich möchte noch mal beten. And I want to really ask God to speak to each one of us tonight. Ich möchte einfach Gott bitten, dass er zu jedem einzelnen von uns spricht. And to show us what it is that he's created us for. Und uns einfach zeigt, was das Ding ist, wozu er uns geschaffen hat. And that he really delivers us out of moral light. Was ist diese Aufgabe? Und gleichzeitig auch, dass er uns freisetzt vom moralischen Licht. And into spiritual light. Und uns versetzt hinein in das geistliche Licht. Father, I thank you. Vater, ich danke dir. For each person here. Für jede einzelne Person hier. That you have created them with certain gifts and talents and personality. Dass du jeden einzelnen von uns geschaffen hast mit speziellen Gaben, mit verschiedenen Talenten und einer speziellen Persönlichkeit. And you want to manifest yourself through them. Du möchtest dich selbst durch sie, durch uns offenbaren. And the burden is easy. Und die Last ist leicht. The yoke is easy, the burden is light. Das Joch ist sanft und die Last ist leicht. And so, right now, just speak to each person here. Und bitte sprich jetzt zu jeder einzelnen Person. Maybe you think you already know what God has called you to. Vielleicht denkst du weißt bereits, wozu Gott dich berufen hat. But maybe he's going to give you something additional. Oder vielleicht gibt dir Gott noch etwas Zusätzliches darüber hinaus. And then it's so important to experiment and to try certain things. Und dann ist es so wichtig, einfach mit Dingen zu experimentieren und Dinge auszuprobieren. So let's just take a moment before him. Also nimm dir einfach ein bisschen Zeit und geh vor ihn in diesem Punkt. And maybe it's something crazy he'll tell you. Vielleicht sagt er etwas Verrücktes. But at the same time you'll sense his peace. Aber gleichzeitig verspürst du seinen Frieden. So speak, Lord, we're listening. Herr, bitte rede. Wir hören dir zu. And Father, we thank you that it all begins with your love. Vater, wir danken dir, dass alles mit deiner Liebe beginnt. That it's being loved by you. Es beginnt damit, sich von dir lieben zu lassen. Being the beloved. Der Geliebte zu sein. And knowing that we are the beloved, even if we never do anything. Dass wir einfach viel zu geliebt sind, auch wenn wir gar nichts tun. But because we're loved, we want to serve, we want to love others. Weil wir so sehr geliebt sind, wollen wir dienen. Wir wollen andere lieben. And we want to be the people that you've called us to be. Wir wollen die Leute sein, als die du uns berufen hast. And just like we prayed this morning for Michelle. Und wie wir heute früh für die Michelle gebetet haben. She had Uganda on her heart when she was a little girl. Sie hatte bereits Uganda auf ihrem Herzen, als sie ein kleines Kind war. And I know that God has already put things in people's hearts here tonight. Und ich weiß, dass Gott bereits Dinge in die Herzen von Leuten hineingelegt hat. It's a desire in you. Es ist einfach ein Wunsch, ein Verlangen in dir. And it keeps coming up. Und das kommt immer wieder hervor. What God has begun in you, he will bring it to completion. Was Gott in dir begonnen hat, das wird er auch vollenden. Even if you've received words in the past and they haven't come to pass yet. Selbst wenn du Worte der Vergangenheit empfangen hast und sie haben sich noch nicht realisiert. Wait on the Lord and trust in him. Warte auf den Herrn und vertraue nur auf ihn. Commit your ways to him. Empfehle deine Wege, vertraue es ihm an. Trust in him and he will do it. Vertraue auf ihn und er wird es zustande bringen. Maybe there are people here who have been disappointed because you haven't seen it come to pass. Vielleicht sind Leute hier, die enttäuscht sind, weil das noch nicht gesehen hat, wie es zustande gekommen ist. Persevere in faith. Halte durch, harre aus im Glauben. And what God has promised you, he will bring to pass. Was Gott dir versprochen hat, das wird er auch zustande bringen. And Jesus, make us willing servants. Jesus, mach uns zu bereitwilligen Dienern. Knowing that your plan is great. Nehmen wir ja wissen, dass dein Plan so großartig ist. And we don't have to fear it. Und wir müssen da keine Angst vor haben. Because it comes from your loving hand. Denn du hast uns ja erteilt aus deinen liebenden Händen. And it's going to give us great joy. Und es wird uns große Freude bereiten. Riesige Freude. So take away fear. Nimm die Furcht weg, die Angst. Take away anxiety. Ängstlichkeiten. And fill us with your purpose. Und fülle uns mit deiner Absicht, mit deinem Zweck. We pray in Jesus' name. Darum bitten wir dich. In Jesu Namen. And at the end of the service, we're going to have people praying in the front. So if you feel that you need special prayer, just come up. Nach dem Gottesdienst werden Leute hier stehen, die können für euch beten. Und wenn du den Eindruck hast, dass du Gebet gebrauchen kannst, komm gerne nach vorne.